Erster sechs Tage später nimmt Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit. Er führt sie allein auf einen hohen Berg. Zweiter dort verändert er sich vor ihnen. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Seine Kleider werden weiß wie das Licht. Dritter dann sehen sie Moses und Elias. Sie sprechen mit Jesus. Vierter Petrus sagt zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, baue ich hier drei Zelte. Eines für dich, eines für Moses und eines für Elias. Fünfter, während Petrus noch spricht, bedeckt sie eine helle Wolke. Eine Stimme aus der Wolke sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Hört auf ihn. Sechster, als die Jünger das hören, fallen sie auf ihr Gesicht. Sie haben große Angst. Siebter, Jesus kommt näher und berührt sie. Er sagt, steht auf und habt keine Angst. Achter, sie öffnen ihre Augen. Sie sehen niemanden mehr, nur Jesus allein. Neunter, als sie den Berg hinuntergehen, sagt Jesus zu ihnen, erzählt niemandem, was ihr gesehen habt. Wartet, bis der Menschensohn von den Toten aufersteht. Zehnter, die Jünger fragen ihn, warum sagen die Lehrer des Gesetzes, dass Elias zuerst kommen muss? Elfter, Jesus antwortet, Elias wird kommen. Er wird alles wieder in Ordnung bringen. Zwölfter, aber ich sage euch, Elias ist schon gekommen. Die Menschen haben ihn nicht erkannt. Sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn von ihnen leiden müssen. Dreizehnter, da verstehen die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer spricht. Vierzehnter, als sie zu der Menge kommen, tritt ein Mann an Jesus heran. Er kniet vor ihm nieder. Fünfzehnter, der Mann sagt, Herr, hab Mitleid mit meinem Sohn. Er ist krank und leidet sehr. Oft fällt er ins Feuer, oft ins Wasser. Sechzehnter, ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht. Aber sie konnten ihn nicht heilen. Siebzehnter, Jesus antwortet, O, ihr Menschen ohne Glauben. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Achtzehnter, Jesus spricht streng zu dem bösen Geist. Der Geist fährt aus dem Jungen heraus. Der Junge ist von dieser Stunde an gesund. Neunzehnter, danach kommen die Jünger allein zu Jesus. Sie fragen, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Zwanzigster, Jesus sagt zu ihnen, weil ihr wenig Glauben habt. Ich sage euch wirklich, wenn ihr Glauben habt, auch nur so klein wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen, geh von hier dorthin. Und er wird gehen. Nichts wird für euch unmöglich sein. 21. Diese Art von Geist geht nur durch Beten und Fasten heraus. 22. Als sie zusammen in Galiläa unterwegs sind, sagt Jesus zu ihnen, der Menschensohn wird in die Hände von Menschen gegeben werden. 23. Sie werden ihn töten. Aber am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Die Jünger sind sehr traurig darüber. 24. Als sie nach Kapernaum kommen, fragen Steuereintreiber Petrus, zahlt euer Lehrer die Tempelsteuer nicht? 25. Petrus sagt, doch. Als er ins Haus geht, spricht Jesus zuerst mit ihm. Jesus fragt, Simon, was denkst du? Von wem nehmen die Könige der Erde Steuern? Von ihren eigenen Leuten oder von Fremden? 26. Petrus sagt, von Fremden. Jesus sagt zu ihm, also sind die eigenen Leute frei. 27. Aber wir wollen ihnen keinen Ärger machen. Geh zum See und wirf die Angelschnur aus. Nimm den ersten Fisch, den du fängst. Wenn du sein Maul öffnest, wirst du eine Münze finden. Nimm sie und gib sie den Steuereintreibern für mich und für dich.